Erster, die Israeliten handelten untreu, denn Achan vom Stamm Juda nahm sich etwas von den verbotenen Dingen. Deshalb wurde der Herr sehr zornig auf die Israeliten. Zweiter, danach sandte Josua von Jericho aus Männer nach Igai, das östlich von Bethel liegt, und befahl ihnen, die Gegend auszukundschaften. Die Männer gingen hinauf und erkundeten Igai. Dritter, sie kehrten zu Josua zurück und berichteten ihm, es ist nicht nötig, dass das ganze Volk dorthin geht. 2.000 oder 3.000 Männer reichen aus, um Igai zu besiegen, denn die Einwohner sind wenige. Vierter, ungefähr 3.000 Männer aus dem Volk zogen dorthin, aber die Einwohner von Igai schlugen sie in die Flucht. Fünfter, die Einwohner von Igai töteten etwa 36 Männer und verfolgten sie vom Stadttor bis zum Abhang. Deshalb verloren die Israeliten ihren Mut. Sechster, Josua zerriss seine Kleider und warf sich mit den Anführern Israels bis zum Abend vor der Lade des Herrn auf die Erde. Sie streuten sich auch Erde auf den Kopf. Siebter, Josua sagte, ach, Herr, hast du uns über den Jordan gebracht, damit die Amoriter uns vernichten? Es wäre besser gewesen, wir wären jenseits des Jordans geblieben. Achter, bitte, Herr, was soll ich sagen, nachdem die Israeliten vor ihren Feinden fliehen mussten? Neunter, wenn die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes das erfahren, werden sie uns umzingeln und uns völlig vernichten. Was wirst du dann für deinen großen Namen tun? Zehnter, der Herr antwortete Josua, steh auf. Warum liegst du noch auf deinem Gesicht? Elfter, die Israeliten haben gesündigt, denn sie haben mein Gebot übertreten und sich von den verbotenen Dingen genommen. Sie haben gestohlen und das Gestohlene unter ihren Sachen versteckt. Zwölfter, deshalb können die Israeliten ihren Feinden nicht standhalten, weil sie selbst unter dem Fluch stehen. Ich werde nicht wieder mit euch sein, bis ihr das Verbotene aus eurer Mitte entfernt habt. 13. Geh und heilige das Volk und befiehl ihnen, sorgt dafür, dass ihr morgen rein seid. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, es gibt Verbotenes unter euch, Israel. Darum könnt ihr euren Feinden nicht standhalten, bis ihr das Verbotene aus eurer Mitte entfernt habt. 14. Deshalb sollt ihr morgen früh Stamm für Stamm vortreten. Der Stamm, den der Herr auswählen wird, soll dann mit seinen Familien vortreten. 15. Derjenige, bei dem das Verbotene gefunden wird, soll mit allem, was ihm gehört, verbrannt werden. Denn er hat das Gebot des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen. 16. Am nächsten Morgen ließ Josua die Israeliten Stamm für Stamm vortreten, und der Stamm Juda wurde ausgewählt. 17. Dann ließ er die Sippen Judas vortreten, und die Sippe der Serahiter wurde ausgewählt. Danach ließ er die Familien der Serahiter, Mann für Mann, vortreten. 18. Und Achan, der Sohn Kamis, aus dem Stamm Juda, wurde ausgewählt. 19. Josua sagte zu Achan, mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und gestehe. Sag mir, was du getan hast, und verheimliche mir nichts. 20. Achan antwortete Josua, ich habe wirklich gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Ich habe dies und das getan. 21. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Siniar, 200 Schekel Silber und einen Goldbarren, der 50 Schekel wog. Ich wollte diese Dinge haben und nahm sie mir. Sie sind in meinem Zelt im Boden vergraben, und das Silber liegt darunter. 22. Josua schickte Boten, die zum Zelt rannten. Dort fanden sie die Sachen im Zelt vergraben, und das Silber lag darunter. 23. Sie nahmen die Gegenstände aus dem Zelt, brachten sie zu Josua und allen Israeliten und legten sie vor dem Herrn nieder. 24. Josua nahm Achan, seine Söhne und Töchter, seine Rinder, Esel, Schafe, sein Zelt und alles, was ihm gehörte, zusammen mit dem Silber, dem Mantel und dem Goldbarren. Alle Israeliten waren dabei, als sie sie ins Tal Akor brachten. 25. Josua sagte, du hast uns ins Unglück gebracht. So soll der Herr dich jetzt ins Unglück stürzen. Dann steinigten alle Israeliten Achan und verbrannten ihn und seine Familie. 26. Danach errichteten sie über ihm einen großen Steinhaufen, der bis heute dort ist. Der Herr ließ von seinem großen Zorn ab. Deshalb heißt dieser Ort bis heute Tal Akor.